Impuls. Bebilderung einer Innenwelt. Die Bebilderung unserer Innenwelt dient uns vornehmlich zur Identifikation. Was wir an uns tragen, rufen wir auch in uns auf.